sondern von Eleanor. Erstaunt registriere ich einen Anflug von Enttäuschung. Von Eleanor Lincoln, betreff Wochenende, Datum 23. Mai 2011, 8.33 Uhr, an Christian Grey. Du arbeitest zu viel, Christian. Was machst du in Portland? Auch arbeiten? E-X. Eleanor Lincoln, Esclava for the beauty that is you, Trademark. Soll ich es ihr erzählen? Wenn ich das tue, wird sie mich sofort anrufen und mit Fragen bombardieren, und ich bin noch nicht bereit, meine Eindrücke vom Wochenende jemandem anzuvertrauen. Also tippe ich rasch eine Antwort. Ich sei tatsächlich geschäftlich in Portland und widme mich wieder dem Bericht. Um 9 ruft Andrea an und geht mit mir meinen Terminkalender durch. Wo ich schon einmal hier bin, bitte ich sie, einen Termin mit dem Vorstand und dem Leiter der Abteilung für Wirtschaftsentwicklung der WSU zu vereinbaren, um dieses Landwirtschaftsprojekt zu besprechen, das wir gemeinsam ins Leben gerufen haben und das ich auch im nächsten Betriebsjahr noch weiter finanziell unterstützen werde. Sie verspricht, alle weiteren gesellschaftlichen Verpflichtungen für diese Woche abzusagen und verbindet mich dann mit meiner ersten Videokonferenz. Um 15 Uhr reißt mich ein Klopfen an der Tür aus meinen Gedanken. Vor mir liegen die Entwürfe für den Tablet-Computer, die Barney mir geschickt hat. Einen Moment lang verspüre ich eine leise Hoffnung. Miss Steele könnte vor der Tür stehen, aber es ist bloß Taylor. »Hallo«, sage ich, sorgsam darauf bedacht, mir meine Enttäuschung nicht anmerken zu lassen. »Ich bringe Ihre Sachen, Mr. Grey«, sagt er höflich. »Kommen Sie rein, können Sie sie gleich in den Schrank hängen? Ich erwarte jeden Moment den Anruf für die nächste Konferenzschaltung.« »Gewiss, Sir.« Er trägt mehrere Kleidersäcke und eine Reisetasche ins Schlafzimmer. Als er zurückkehrt, warte ich immer noch auf meine Telefonkonferenz. »Vermutlich werde ich Sie die nächsten beiden Tage nicht brauchen. Sie können gern Ihre Tochter besuchen, wenn Sie wollen.« »Das ist sehr nett von Ihnen, Sir, aber Ihre Mutter und ich...« Er hält inne. »Hm. Schwierig?« Er nickt. »Leider ja, Sir. Ohne vorherige Diskussion geht es nicht.« »Okay. Würde Mittwoch besser passen.« »Ich werde Sie fragen. Danke, Sir.« »Kann ich irgendwie helfen?« »Sie tun schon mehr als genug für mich, Sir.« Er will nicht darüber reden. »Okay, es sieht so aus, als würde ich einen Drucker brauchen. Könnten Sie mir einen besorgen?« »Ja, Sir.« Er nickt. Stirnrunzelnd sehe ich ihm hinterher. Ich hoffe nur, seine Ex-Frau macht ihm das Leben nicht allzu schwer. Ich bezahle das Schulgeld für seine Tochter, was eine weitere Motivation ist, bei mir zu bleiben. Er ist ein guter Mann, den ich nur ungern verlieren würde. Das Telefon läutet, meine Telefonkonferenz mit Ross und Senator Blandino. Um 17.20 Uhr habe ich mein letztes Telefonat hinter mich gebracht. Ich strecke mich auf meinem Stuhl aus und lasse den Tag noch einmal Revue passieren. Erstaunlich, wie viel mehr ich erledigt bekomme, wenn ich nicht im Büro bin. Noch ein paar Berichte lesen, dann ist es für heute geschafft. Ich blicke hinaus zum frühabendlichen Himmel, während mir erneut eine gewisse potenzielle Sub in den Sinn kommt. Ich frage mich, wie ihr Tag bei Claytons gewesen sein mag. Kabelbinder auszeichnen, Seile abmessen. Hoffentlich kann ich all die Utensilien eines Tages mit dir ausprobieren. Ich sehe sie bereits vor mir, gefesselt in meinem Spielzimmer. Einen Augenblick lasse ich das Bild genüsslich vor meinem geistigen Auge vorüberziehen, dann ziehe ich meinen Laptop heran und fange an zu tippen. Dieses Warten und Hoffen und Mählen macht mich ganz nervös. Im Grunde wüsste ich sehr genau, wie ich diese angestaute Energie loswerden könnte, aber für den Moment muss ich mich mit einer Runde Joggen zufrieden geben. Von Christian Grey, betreff »Sich seinen Lebensunterhalt verdienen«, Datum 23. Mai 2011, 17.24 Uhr, an Anastasia Steele. »Sehr geehrte Miss Steele, ich hoffe, Sie hatten einen angenehmen Tag in der Arbeit. Christian Grey, CEO Grey Enterprises Holdings Incorporated. Ich schlüpfe in meine Laufsachen. Taylor hat mir zwei weitere Jogginghosen mitgebracht, aller Wahrscheinlichkeit nach auf Gales Veranlassung hin. Auf dem Weg zur Tür sehe ich noch einmal in meinen Posteingang. Sie hat bereits geantwortet. Von Anastasia Steele, betreff »Sich seinen Lebensunterhalt verdienen«, Datum 23. Mai 2011, 17.48 Uhr, an Christian Grey. »Sir, ich hatte einen sehr angenehmen Tag in der Arbeit. Danke, Anna.« »Aber Ihre Hausaufgaben hat sie nicht gemacht. Ich schreibe ihr zurück. Von Christian Grey. Betreff »Erledigen Sie Ihre Arbeit«, Ausrufezeichen. Datum 23. Mai 2011, 17.50 Uhr. An Anastasia Steele. Miss Steele, freut mich sehr, dass Sie einen angenehmen Tag hatten. Aber während Sie mailen, können Sie nicht recherchieren. Christian Grey, CEO Grey Enterprises Holdings Incorporated. Ich warte auf Ihre Antwort, die Sekunden später eintrifft. Von Anastasia Steele, betreff Quälgeist, Datum 23. Mai 2011, 17.53 Uhr, an Christian Grey. Mr. Grey, hören Sie auf, mir Mails zu schicken, dann kann ich mich meiner Aufgabe widmen. Ich würde nämlich gern wieder eine Eins bekommen. Anna. Ich lache auf. Genau, die Eins. Ich schließe die Augen und spüre förmlich ihren Mund, wie er sich um meinen Schwanz schließt. Verdammt. Ich reiße mich zusammen und tippe eine Antwort. Von Christian Grey, betreff ungeduldig, Datum 23. Mai 2011, 17.55 Uhr an Anastasia Steele. Miss Steele, hören Sie auf, mir zu mailen und machen Sie Ihre Hausaufgaben. Ich würde Ihnen gern noch einmal eine Eins geben. Die erste war hochverdient, Punkt, Zwinker-Smiley. Christian Grey, CEO Grey Enterprises Holdings Incorporated. Diesmal antwortet sie nicht sofort. Leicht enttäuscht beschließe ich, laufen zu gehen. Gerade als ich die Tür öffne, höre ich das leise Ping. Von Anastasia Steele, betreff Internetrecherche. Datum 23. Mai 2011, 17.59 Uhr, an Christian Grey. Mr. Grey, welchen Suchbegriff soll ich Ihrer Ansicht nach eingeben? Anna. Mist. Wieso habe ich nicht daran gedacht? Ich hätte ihr doch ein paar Bücher geben können. Zahlreiche Websites kommen mir in den Sinn, aber ich will sie nicht abschrecken. Vielleicht sollten wir mit der harmlosesten anfangen. Von Christian Grey, betreff Internetrecherche, Datum 23. Mai 2011, 18.02 Uhr, an Anastasia Steele. Miss Steele, man fängt immer mit Wikipedia an, keine Mails mehr, es sei denn, Sie haben Fragen. Verstanden? Christian Grey, CEO Grey Enterprises Holdings Incorporated. In der Annahme, dass sie sich nicht mehr melden wird, stehe ich auf und gehe zur Tür. Doch wie gewohnt überrascht sie mich, indem sie es doch tut. Ich kann nicht widerstehen. Von Anastasia Steele, betreff alter Tyrann, Ausrufezeichen. Datum 23. Mai 2011, 18.04 Uhr, an Christian Grey. Ja, Sir. Sie sind sowas von tyrannisch, Anna. Aber hallo, Baby. Von Christian Grey, betreff alles unter Kontrolle. Datum 23. Mai 2011, 18.06 Uhr, an Anastasia Steele. Anastasia, wenn du wüsstest, Ausrufezeichen, aber inzwischen hast du ja vielleicht eine Ahnung bekommen. Erledige deine Arbeit. Christian Grey, CEO Grey Enterprises Holdings Incorporated. Reiß dich bloß zusammen, Grey. Bevor sie mich noch einmal ablenken kann, mache ich mich auf den Weg. Die Foo Fighters im Ohr laufe ich zum Fluss. In der Morgendämmerung kenne ich den Willamette ja bereits, jetzt will ich ihn auch im Dunkeln sehen. Es ist ein schöner Abend. Pärchen spazieren am Ufer entlang, einige sitzen im Gras, dazwischen radeln eine Handvoll Touristen umher. Ich laufe weiter. Miss Steele hat Fragen. Das bedeutet, dass sie noch nicht ausgestiegen ist. Sie hat mir keine Absage erteilt. Unsere E-Mail-Korrespondenz hat meine Hoffnungen geschürt. Als ich unter der Hawthorne Bridge hindurchlaufe, denke ich darüber nach, wie leicht es ihr fällt, sich schriftlich auszudrücken. Leichter als im persönlichen Gespräch. Vielleicht ist Schreiben ja ihr bevorzugtes Kommunikationsmittel. Immerhin hat sie englische Literatur studiert. Ich hoffe, bei der Rückkehr ins Hotel eine weitere Mail vorzufinden. Vielleicht mit weiteren Fragen oder eine Fortsetzung unseres lockeren Geplänkels. Ja? Das ist definitiv etwas, worauf ich mich freue. Zügig laufe ich die Main Street entlang und spüre Hoffnung in mir aufkeimen, dass sie mein Angebot annehmen wird. Der Gedanke ist aufregend, geradezu belebend. Ich erhöhe das Tempo und lege das letzte Stück zum Heathman im Sprint zurück. Es ist bereits 20.15 Uhr, als ich mich auf meinem Stuhl zurücklehne. Auf Empfehlung von Miss Tiefschwarze Augen habe ich den Oregon-Wildlachs gegessen. Vor mir steht mein Glas Sancerre, halb leer, und der Laptop ist aufgeklappt, falls wichtige Mails eingehen sollten. Ich nehme den Bericht über die Brachflächen in Detroit zur Hand, den ich mir inzwischen ausgedruckt habe. Dann eben Detroit, murmle ich und fange an zu lesen. Minuten später kommt eine Mail. Schockiert, lautet der Betreff. Ich setze mich abrupt auf. Von Anastasia Steele, Betreff schockiert. Datum 23. Mai 2011, 20.33 Uhr. An Christian Grey. Okay, jetzt weiß ich Bescheid. Schön, dich kennengelernt zu haben, Anna. Scheiße. Ich lese die Mail ein zweites Mal. Verdammt. Ein Nein. Ungläubig starre ich auf den Bildschirm. Das war's also? Ohne jede Diskussion? Ein Verschluss. Nichts als ein lapidares »Schön, dich kennengelernt zu haben.« Verdammte Scheiße. Wie erstarrt blicke ich auf den Bildschirm. »Schön. Schön. Schön.« Als sie gekommen ist, fand sie es nicht bloß schön, sondern viel mehr als das. Immer mit der Ruhe, Gray. Vielleicht ist es ja nur ein Scherz. Ein Scherz. Ich ziehe den Laptop heran. Von Christian Grey, Betreff schön, Fragezeichen, Datum 23. Mai 2011, an Anastasia Steele. Meine Finger verharren über der Tastatur. Ich habe keine Ahnung, was ich schreiben soll. Wie kann sie mich so einfach abservieren? Ihren ersten Mann. Konzentration, Grey. Welche Alternativen hast du? Vielleicht sollte ich einfach zu ihr fahren und mich vergewissern, dass es tatsächlich ein Nein ist. Oder ich kann sie sonst irgendwie überzeugen. Fest steht, dass ich nicht weiß, wie ich auf diese Mail reagieren soll. Vielleicht ist sie auf irgendwelche Hardcore-Seiten gestoßen. Wieso habe ich ihr nicht einfach ein paar Bücher in die Hand gedrückt? Ich fasse es nicht. Sie muss mir ins Gesicht sehen und Nein sagen, sonst glaube ich es nicht. Genau. Nachdenklich reibe ich mir das Kinn, dann nehme ich meine Krawatte aus dem Schrank. Diese eine Krawatte. Noch ist nichts verloren. Ich stecke mir ein paar Kondome in die Gesäßtasche, schnappe meine Jacke und hole eine Flasche Weißwein aus der Minibar. Verdammt. Es gibt bloß Chardonnay. Aber er wird genügen müssen. Ich nehme meinen Zimmerschlüssel, trete auf den Flur und mache mich auf den Weg zum Aufzug. Wenig später stehe ich mit dem R8 vor ihrer Wohnung und überlege, ob es wirklich eine gute Idee ist, an diesem Ort zu sein. Noch nie habe ich eine meiner Subs zu Hause besucht. Stets kam sie zu mir. Ich übertrete sämtliche Grenzen, die ich mir gesetzt hatte. Mit einem unbehaglichen Gefühl steige ich aus. Es ist leichtsinnig und anmaßend, einfach herzukommen. Andererseits war ich bereits zweimal bei ihr gewesen, wenn auch nur für ein paar Minuten. Sollte sie dem Vertrag zustimmen, muss ich dafür sorgen, dass sie ihre Erwartungen nicht zu hoch hängt. Weitere Besuche wird es definitiv nicht geben. Nicht so vorschnell, Gray. Du bist hier, weil du glaubst, dass sie dir eine Absage erteilt. Miss Kavanagh macht mir die Tür auf und sieht mich überrascht an. »Hi, Christian!« Anna hat gar nichts über ihr Kommen gesagt. Sie tritt beiseite, um mich einzulassen. »Sie ist in ihrem Zimmer, ich rufe sie.« »Nein, ich würde sie gern überraschen.« Ich setze meine freundlichste, aufrichtigste Miene auf. Sie blinzelt kurz, dann macht sie einen weiteren Schritt zur Seite. »Das war ja ein Kinderspiel. Wer hätte das gedacht?« »Wo ist Ihr Zimmer?« »Da hinten gleich die erste Tür.« Sie zeigt auf eine Tür neben dem Wohnzimmer. »Danke.« Jacke und Weinflasche deponiere ich auf einem der Umzugskartons, gehe durch den schmalen Flur und stehe dann vor zwei Türen. Hinter der einen verbirgt sich vermutlich das Badezimmer, deshalb klopfe ich an der anderen und trete nach kurzem Zögern ein. Anna sitzt an einem kleinen Schreibtisch und liest etwas. Den Vertrag, wie es aussieht. Sie hat Kopfhörer im Ohr und trommelt mit den Fingern im Takt einer Musik, die ich nicht wahrnehmen kann. Einen Moment lang stehe ich reglos da und betrachte ihr konzentriertes Gesicht, ihr zu Zöpfen geflochtenes Haar, ihre Jogginghose. Vielleicht war sie ja ebenfalls laufen. Vielleicht musste auch sie überschüssige Energie loswerden. Ein netter Gedanke. Ihr Zimmer ist klein und ordentlich, ein richtiges Mädchenzimmer. Viele Weiß-, Creme- und sanfte Blautöne, getaucht ins weiche Licht der Nachttischlampe. Außerdem sieht es ziemlich karg aus, aber dann fällt mein Blick auf einen verschlossenen Umzugskarton. Annas Zimmer steht darauf. Wenigstens besitzt sie ein Doppelbett, das ein weißes Eisengestell hat. Ja, Das hat doch Potenzial. Anna fährt zusammen, als sie mich bemerkt. Ja, ganz genau, ich bin wegen deiner Mail hergekommen. Sie nimmt die Ohrstöpsel heraus, blecherne Klänge füllen die Stille im Raum. Guten Abend, Anastasia. Ihre Augen weiten sich. Ich hatte das Gefühl, dass deine Mail eine persönliche Antwort erfordert, sage ich, um einen neutralen Tonfall bemüht. Ihr Mund öffnet und schließt sich, doch kein Laut dringt hervor. Miss Steele ist ausnahmsweise einmal sprachlos. Sehr schön. Darf ich mich setzen? Sie nickt und sieht ungläubig zu, wie ich mich auf die Bettkante niederlasse. Ich hatte versucht, mir dein Schlafzimmer vorzustellen, bemerke ich. Eigentlich bin ich nicht der Smalltalk-Typ, habe aber das Gefühl, etwas sagen zu müssen, um das Eis zu brechen. Sie lässt den Blick umherschweifen, als würde sie das Zimmer zum allerersten Mal sehen. Hier drinnen ist es sehr ruhig und friedlich, fahre ich fort, obwohl ich mich weder ruhig noch friedlich fühle. Ich will nur eines wissen. Wieso sie meinen Vorschlag ohne jede Diskussion vom Tisch gefegt hat. Wie? Haucht sie ungläubig. Ich bin noch im Heathman. Sie weiß es doch. Möchtest du was trinken? Sagt sie gepresst. Nein, danke, Anastasia. Sehr gut. Sie erinnert sich wieder an ihre Manieren. Trotzdem will ich gleich zur Sache kommen. Dann war es also schön, mich kennengelernt zu haben. Ich lege besondere Betonung auf das Wort, das mich am meisten kränkt. Schön? Ach ja? Sie starrt auf ihre Hände und tippt nervös mit den Fingern auf ihre Oberschenkel. Ich dachte, du antwortest per Mail, sagt sie kleinlaut. Kaust du absichtlich auf deiner Unterlippe herum? Mir wird bewusst, dass meine Stimme streng klingt, strenger als gewollt. Das habe ich gar nicht gemerkt, flüstert sie. Ihr Gesicht ist kreidebleich. Wir sehen einander an. Die Luft ist regelrecht elektrisch aufgeladen. Spürst du es denn nicht, Anna? Diese Spannung, die Anziehungskraft zwischen uns. Meine Atemzüge werden flach, als ich sehe, wie sich ihre Pupillen weiten. Ganz langsam strecke ich die Hand aus und löse behutsam einen ihrer Zöpfe. Wie gebannt starrt sie mich an. Dann ziehe ich das zweite Gummiband heraus. Du hast also Sport gemacht. Ich lasse meinen Finger über ihre Ohrmuschel wandern, zupfe zärtlich an ihrem weichen Ohrläppchen, während ich mir ausmale, wie es wohl mit einem Brillantstecker aussehen würde. Ich frage sie, warum sie das Bedürfnis nach Bewegung hatte. Ihr Atem beschleunigt sich. Ich habe Zeit zum Nachdenken gebraucht, antwortet sie. Worüber, Anastasia? Über dich. Und du bist zu dem Schluss gekommen, dass es schön war, mich kennengelernt zu haben. Meinst du das im biblischen Sinn? Ihre Wangen färben sich rosa. Ich hätte nicht gedacht, dass du dich mit der Bibel auskennst. Ich war in der Sonntagsschule, Anastasia, da lernt man eine Menge. Den Katechismus, Schuld und dass Gott mich schon vor langer, langer Zeit im Stich gelassen hat. Meines Wissens ist in der Bibel nicht die Rede von Brustwarzenklemmen. Vielleicht hat man dich mit einer modernen Übersetzung unterrichtet. Ein provozierendes Glitzern liegt in ihren Augen. Oh, dieses freche Mundwerk. Ich habe mir gedacht, ich sollte herkommen und dich daran erinnern, wie schön es ist, mich zu kennen. Die Herausforderung in meinem Tonfall ist unüberhörbar. Ihr bleibt der Mund offen stehen, doch ich streiche an ihrer Wange entlang und drücke ihr Kinn nach oben. Was sagen Sie dazu, Miss Steele? Frage ich leise. Unvermittelt wirft sie sich auf mich. Was soll das denn? In letzter Sekunde gelingt es mir, ihre Arme zu fassen und nach hinten zu drehen. Ich werfe sie aufs Bett, umfasse mit einer Hand ihr Kinn, presse meinen Mund auf ihre Lippen und dränge meine Zunge dazwischen, während sie sich mir entgegenwölbt und meinen Kuss mit derselben Leidenschaft erwidert. Oh, Anna, was machst du nur mit mir? Ich halte kurz inne und sehe sie an. Zeit für Plan B. Vertraust du mir? Frage ich, als sich ihre Lider flatternd heben. Sie nickt. Ich ziehe die Krawatte aus meiner Hosentasche, setze mich rittlings auf sie und binde ihr die Handgelenke zusammen, dann befestige ich das andere Ende der silbergrauen Krawatte am Bettpfosten. Sie windet sich unter mir, zerrt an den Fesseln, doch der Stoff gibt keinen Millimeter nach. So ist's besser. Ich lächle. Jetzt habe ich sie genau dort, wo ich sie haben will. Und jetzt werde ich sie ausziehen. Ich packe ihren rechten Fuß und löse die Schnürsenkel ihres Laufschuhs. Nein, sie versucht mich wegzustoßen. Ich weiß genau, wovor sie Angst hat. Sie glaubt, der Schweißgeruch ihrer Füße könnte mich abschrecken. Oh, Süße. Wenn du dich wehrst, binde ich dir die Füße fest, und wenn du einen Laut von dir gibst, knebele ich dich, Anastasia. Halte still. Catherine steht wahrscheinlich draußen und lauscht. Sie hört auf. Ich habe mich auf meinen Instinkt verlassen können. Sie macht sich tatsächlich Gedanken wegen ihrer Füße. Wann begreift sie endlich, dass all diese Dinge völlig irrelevant für mich sind? Eilig ziehe ich ihr die Schuhe, Socken und ihre Jogginghose aus, dann hebe ich sie hoch und ziehe Kilt und Bettdecke weg, so dass sie auf dem Laken liegt. Was ich mit ihr vorhabe, wird nicht ohne Sauerei über die Bühne gehen. Hör endlich auf deiner verdammten Unterlippe herumzukauen. Mit dem Finger streiche ich über ihren Mund, als Warnung. Sie schürzt die Lippen und erwidert mein Lächeln. Was für ein bildschönes, sinnliches Geschöpf. Unter ihrem forschenden Blick ziehe ich ebenfalls Schuhe und Socken aus, dann löse ich den obersten Knopf meiner Hose und streife mein Hemd ab. Ich glaube, du hast schon zu viel gesehen. Ich will die Spannung aufrechterhalten. Sie soll nicht wissen, was als nächstes kommt. Das wird ein Fest für die Sinne werden. Bislang habe ich ihr nie eine Augenbinde umgelegt. Folglich zählt das, was ich gleich mit ihr machen werde, gewissermaßen zu ihrer Ausbildung. Vorausgesetzt, sie lässt sich darauf ein. Wieder setze ich mich rittlings auf sie und ziehe ihr T-Shirt so weit hoch, dass es ihre Augen bedeckt. Sie sieht absolut hinreißend aus, gefesselt und hilflos vor mir ausgestreckt. Es wird immer besser. Ich hole etwas zu trinken, flüstere ich und küsse sie. Ich höre ein leises Japsen, als ich vom Bett steige und das Zimmer verlasse. Draußen auf dem Flur steht noch die Flasche Chardonnay. Miss Kavanagh, die im Wohnzimmer auf dem Sofa sitzt und kurz ihre Lektüre unterbricht, reißt die Augen auf. Sag bloß nicht, du hast noch nie einen Typ ohne Hemd gesehen. In 1000 Jahren nicht. Wo finde ich einen Korkenzieher, Eiswürfel und Gläser, Kate? Frage ich, ohne ihre geschockte Miene zu beachten. In der Küche, ich geh schon, wo ist Anna? Sie macht sich also doch Sorgen um ihre Freundin. Gut. Im Moment ist sie nicht abkömmlich, aber sie hätte gern etwas zu trinken. Oh, verstehe. Ich folge Kate in die Küche. Sämtliche Gläser stehen auf der Arbeitsplatte. Vermutlich müssen sie für den Umzug eingepackt werden. Sie reicht mir einen Korkenzieher, dann nimmt sie einen Eiswürfelbehälter aus dem Kühlschrank und bricht ein paar Eiswürfel heraus. Wir müssen noch packen. Sie wissen, dass Elliot uns beim Umzug hilft, oder? Unüberhörbar ist die Kritik in ihrer Stimme. Tatsächlich, frage ich desinteressiert und mache den Wein auf. Geben Sie das Eis einfach in die Gläser, Chardonnay mit Eis ist der genießbare. Ich hätte Sie eher für einen Rotweintrinker gehalten, sagt sie, während ich den Wein einschenke. Wollen Sie Anna nicht auch beim Umzug helfen? Ihre Augen blitzen. Sie will mich aus der Reserve locken. Bringen Sie dazu, dass sie die Klappe hält, Gray. Nein, ich kann nicht, antworte ich knapp. Dass sie mir ein schlechtes Gewissen bereiten will, nervt mich. Trotzig presst sie die Lippen aufeinander, verlässt aber schließlich die Küche, sorgsam darauf bedacht, dass mir ihr Unmut nicht entgeht. Verpiss dich, Kavanagh. Ich werde den beiden nicht beim Umzug helfen. So funktioniert die Beziehung zwischen mir und Anna nicht. Außerdem habe ich keine Zeit dafür. Ich kehre in Annas Zimmer zurück und schließe die Tür. Meine Laune hebt sich schlagartig, als ich die wunderbare Anna Steele atemlos und voller Erwartung auf dem Bett liegen sehe. Ich stelle die Gläser auf dem Nachttisch ab, ziehe die Kondome aus der Tasche und lege sie daneben. Dann ziehe ich meine Hose und meine Unterwäsche aus. Ich nippe an dem Wein, der zu meinem Erstaunen gar nicht so übel schmeckt, und betrachte Anna. Bislang hat sie kein Wort gesagt. Ihr Gesicht ist mir zugewandt, ihre Lippen beben. Ich nehme eines der Gläser und setze mich rittlings auf sie. »Hast du Durst, Anastasia?« »Ja«, wispert sie. Ich nehme einen Schluck, beuge mich vor und küsse sie, wobei ich den Wein in ihren Mund rieseln lasse. Sie schluckt. Ein wohliger Laut dringt aus den Tiefen ihrer Kehle. »Mehr?« frage ich. Lächelnd nickt sie, also gehorche ich. »Wir müssen bald aufhören. Wir wissen ja, wie wenig du verträgst, Anastasia«, necke ich, worauf ein breites Lächeln auf ihrem Gesicht erscheint. Ich lasse noch mehr Wein in ihren Mund fließen. Genüsslich windet sie sich unter mir. »Ist das schön?« frage ich und lege mich neben sie. Unvermittelt wird sie ernst und saugt scharf den Atem ein. Wieder nehme ich einen Schluck Wein, diesmal aber mit zwei Eiswürfeln. Als ich sie küsse, lasse ich einen davon in ihren Mund gleiten, ehe ich eine Spur kalter Küsse von ihrer Kehle bis zu ihrem Nabel lege, wo ich den zweiten Eiswürfel platziere, gefolgt von etwas Wein. Wieder atmet sie hörbar ein. »Jetzt musst du stillhalten, wenn du dich bewegst«, schwappt Wein aufs Bett, Anastasia. Ihre Hüften wölben sich mir entgegen, als ich ihren Nabel küsse. »Nein, nein, wenn sie den Wein verschütten, muss ich sie bestrafen, Miss Steele.« Sie stöhnt auf und zerrt an der Krawatte. Einzeln ziehe ich ihre BH-Schalen nach unten, so dass ich mir ihre Brüste spitz und schutzlos entgegenrecken. Langsam errege ich sie. »Na, wie schön ist das?« frage ich und puste vorsichtig über die feuchte Haut. »Ah«, raunt sie. Ich stecke noch ein weiteres Stück Eis in den Mund und meine Lippen gleiten zu ihrer Brustwarze. Umkreise sie mehrmals mit dem Eis. Sie stöhnt auf. Ich nehme das Eis in die Hand, das unter der Wärme meiner Finger zu schmelzen beginnt, und umkreise weiter mit den Lippen ihre Brustwarzen. Sie spannt sich an, ohne sich zu bewegen. »Wenn du den Wein verschüttest, lasse ich dich nicht kommen«, warne ich sie. »Bitte, Christian, Sir, bitte.« Oh, diese Worte aus ihrem Mund zu hören. Es gibt also Hoffnung. Das ist kein Nein. Ich streiche über ihren Bauch, lasse meine Finger zu ihrem Slip wandern. Unvermittelt hebt sie das Becken, so dass der Wein und das geschmolzene Eis aus ihrem Nabel rinnen. Eilig beuge ich mich vor und lecke die Flüssigkeit auf. »Meine liebe Anastasia, du hast dich bewegt. Was mache ich jetzt nur mit dir?« Ich schiebe die Hand in ihren Slip und streiche über ihre Klitoris. »Ah, oh Baby«, flüstere ich ehrfürchtig. »Sie ist feucht, sehr feucht. Siehst du, wie schön das ist?« Sie erbebt unter meiner Berührung. »So bereit«, raune ich. Zwei meiner Finger gleiten in sie hinein, dann ziehe ich sie wieder heraus, was ihr einen Stöhnen entlockt. Wieder bäumt sie sich auf. Und wie sie es will. Nicht so gierig. Mit kreisförmigen Bewegungen massiere ich ihre Klitoris, quäle, necke sie. Sie stößt einen Schrei aus, und ihr Körper hebt sich zuckend. Ich will ihr Gesicht sehen, also ziehe ich das T-Shirt nach unten. Blinzelnd schlägt sie die Augen auf. »Ich will dich anfassen«, flüstert sie mit heiserer Stimme. »Ich weiß.« Ohne den erbarmungslosen Rhythmus meiner Finger zu verändern, küsse ich sie auf den Mund. Sie schmeckt nach Wein, nach Begierde, nach Anna. Sie erwidert meinen Kuss mit einem Verlangen, wie ich es noch nie an ihr erlebt habe. Ich lege die Hand um ihren Hinterkopf und halte sie, während ich sie weiter mit zwei Fingern ficke. Als ihre Beine steif werden, halte ich inne. »Oh nein, Baby, du wirst noch nicht kommen.« Noch drei weitere Male führe ich sie an den Rand des Höhepunkts, während ich ihren warmen, süßen Mund küsse. »Das ist deine Strafe, so nah und doch so fern. Ist das schön?« flüstere ich beim fünften Mal dicht neben ihrem Ohr. »Bitte«, fleht sie. »Oh Gott, wie ich es liebe, sie betteln zu hören. Wie soll ich dich ficken, Anastasia?« Wieder bewege ich die Finger und spüre, wie ihre Beine zu beben beginnen, worauf ich meinen Rhythmus erneut verlangsame. »Bitte«, haucht sie kaum hörbar. »Was möchtest du, Anastasia?« »Dich. Jetzt«, ruft sie. »Wie soll ich dich ficken? Es gibt so endlos viele Möglichkeiten«, murmle ich, löse meine Hand und greife nach dem Kondompäckchen. Dann knie ich mich zwischen ihre Beine, streife ihr das Höschen herunter und lasse es zu Boden fallen. Ihre Augen sind dunkel vor Begierde und Sehnsucht und weiten sich, als ich das Kondom über meinen Schwanz rolle. »Wie schön ist das?« frage ich und schließe die Hand um meine Erektion. »Das war ein Scherz«, wimmert sie. »Ein Scherz? Gott sei Dank. Es ist also doch nicht alles verloren.« »Ein Scherz?« frage ich und streiche über meinen Schwanz. »Ja, bitte, Christian. Lachst du jetzt? Nein.« Ihre Stimme ist kaum hörbar, trotzdem verrät ihr Tonfall alles, was ich wissen muss. Zu sehen, wie sehr sie mich braucht. Allein bei ihrem Anblick könnte ich in meiner eigenen Hand explodieren. Ich packe sie und werfe sie abrupt herum, so dass sie mir ihren herrlichen Arsch entgegenreckt. Es ist zu verführerisch. Ich hole aus und lasse meine Hand auf ihre weiche Pobacke herabsausen, ehe ich mich in ihr versenke. Verdammt, sie ist so bereit für mich. Ihr Fleisch schließt sich um mich, ehe sie Sekunden später mit einem lauten Schrei zum Orgasmus kommt. Verdammt, zu schnell. Ich packe ihre Hüften, dringe in sie ein, reite sie durch ihren Höhepunkt, wieder und wieder stoße ich mit zusammengebissenen Zähnen zu, während sich der nächste Orgasmus bereits in ihr aufbaut. Los, Anna, noch einmal beschwöre ich sie stumm. Sie stöhnt und wimmert, ein dünner Schweißfilm bildet sich auf ihrem Rücken. Wieder zittern ihre Beine. Gleich. Komm, Anastasia, noch einmal, knurre ich und spüre, wie sich ihre Erregung auf mich überträgt, ihr Orgasmus mich auf wundersame Weise mit sich reißt. Heilige Scheiße! Ich ergieße mich in ihr. Gütiger Himmel, denke ich und sinke über ihr zusammen. Wie schön war das? Zische ich dicht neben ihrem Ohr. Während sie noch immer völlig erschöpft auf dem Bett liegt, ziehe ich mich aus ihr heraus und entsorge das Kondom. Dann stehe ich auf und kleide mich an. Schließlich löse ich die Krawatte. Sie rollt auf den Rücken, massiert ihre Handgelenke und zieht sich den BH hoch, während ich den Kilt über ihr ausbreite und mich auf einen Ellenbogen abgestützt neben sie lege. »Das war wirklich schön«, sagt sie mit einem verschmitzten Lächeln. »Wieder dieses Wort. Gefällt dir das Wort nicht?« »Nein, überhaupt nicht.« »Es scheint sich sehr vorteilhaft auf dich auszuwirken.« »Vorteilhaft? Könnten Sie mein Ego noch ein wenig mehr verletzen, Miss Steele?« »Ich glaube nicht, dass mit deinem Ego etwas nicht in Ordnung ist.« Sie runzelt flüchtig die Stirn. »Glaubst du?« Dazu hätte Dr. Flynn bestimmt so einiges zu sagen. »Wieso willst du nicht, dass man dich anfasst?« fragt sie mit sanfter Stimme. »Ich will es eben nicht.« Um sie abzulenken, küsse ich sie auf die Stirn. »Diese Mail von dir vorhin, das war also deine Vorstellung von einem Scherz?« Mit einem entschuldigenden Lächeln zuckt sie die Achseln. »Verstehe, also ist mein Angebot für dich noch nicht vom Tisch.« »Dein unmoralisches Angebot? Nein, ist es nicht, allerdings habe ich das eine oder andere Problem damit.« »Gott sei Dank.« »Wir sind also immer noch im Geschäft. Erleichterung durchströmt mich.« »Ich wäre enttäuscht, wenn es nicht so wäre. Eigentlich wollte ich dir meine Einwände ja per Mail schicken, aber jetzt hast du mich dabei unterbrochen. Also quasi ein Coitus Interruptus. Ich wusste, dass auch in dir ein Fünkchen Humor schlummert. Ich sehe die Belustigung in ihren Augen funkeln. Ich kann bloß nicht allem eine lustige Seite abgewinnen, Anastasia. Ich dachte, du lehnst mein Angebot rundweg ab, ohne jede Diskussion. Ich bin mir noch nicht sicher, sondern brauche noch etwas Zeit zum Überlegen. Wirst du mich zwingen, ein Halsband zu tragen?« Die Frage überrascht mich. »Offensichtlich hast du deine Hausaufgaben gemacht. Das weiß ich noch nicht, Anastasia. Ich habe es noch nie mit jemandem ausprobiert.« »Hat dich schon mal jemand gezwungen, ein Halsband zu tragen?« »Ja.« »Mrs. Robinson?« »Mrs. Robinson?« Ich muss lachen. »Anne Bancroft in die Reifeprüfung.« »Das muss ich ihr bei Gelegenheit erzählen. Sie wird begeistert sein.« »Hast du immer noch Kontakt zu ihr?« fragt sie entsetzt. »Ja?« »Was ist so schlimm daran?« »Aha«, sagt sie knapp. »Ist sie wütend? Wieso? Das verstehe ich nicht.« »Also darfst du jemanden haben, mit dem du dich über deinen alternativen Lebensstil austauschen kannst, ich aber nicht.« So habe ich das bisher nie gesehen. Mrs. Robinson war früher ein Teil meines Lebensstils. Ich habe dir erzählt, dass sie eine gute Freundin von mir ist. Wenn du willst, kann ich dir gern eine meiner ehemaligen Subs vorstellen, dann kannst du dich mit ihr darüber unterhalten. Ist das deine Vorstellung von einem Scherz? Nein, Anastasia. Die Heftigkeit ihrer Reaktion erstaunt mich. Es ist völlig normal, dass sich eine Sub mit ihren Vorgängerinnen über ihren neuen Dom austauscht. Nein, ich komme schon allein klar. Herzlichen Dank, blafft sie und zieht sich die Decke bis zum Kinn. Also ist sie doch sauer. Anastasia, ich wollte dich nicht kränken. Ich bin nicht gekränkt, sondern entsetzt. Entsetzt? Ich habe keine Lust, mich mit einer deiner Ex-Freundinnen, Sklavinnen, Subs oder wie auch immer du sie nennst, zu unterhalten. Oh. Anastasia Steele, bist du etwa eifersüchtig? Frage ich aufrichtig verwirrt. Sie läuft tiefrot an, was mir verrät, dass ich den Nagel auf den Kopf getroffen habe. Wie zum Teufel ist das möglich? Ich hatte bereits ein Leben, bevor du aufgetaucht bist. Und zwar ein sehr wildes. Bleibst du hier? Wie bitte? Natürlich nicht. Ich habe morgen einen Frühstückstermin im Heathman. Außerdem habe ich dir ja schon erklärt, dass ich nie mit meinen Freundinnen, Sklavinnen, Subs oder sonst jemanden im selben Bett schlafe. Freitag und Samstag waren eine Ausnahme. Das wird sich nicht wiederholen. Trotzig presst sie die Lippen aufeinander. Ich bin jedenfalls müde. Verdammt. Du setzt mich vor die Tür? So sollte das eigentlich nicht laufen. Genau. Was zum Teufel soll das? Wieder einmal hat sie mich kalt erwischt. Tja, noch eine Premiere, sage ich. Einfach vor die Tür gesetzt. Nicht zu fassen. Also gibt es nichts, worüber du heute Abend noch reden willst, im Hinblick auf den Vertrag, meine ich. Ich versuche, Zeit zu schinden. Nein, brummt sie. Ihre Verdrossenheit geht mir auf die Nerven. Wäre sie ernsthaft meine Sklavin, würde ich so ein Verhalten nicht hinnehmen. Oh Gott, wie gern ich dir eine anständige Tracht Prügel verpassen würde. Danach würdest du dich gleich viel besser fühlen, und ich auch. Noch habe ich nichts unterschrieben, also steht es dir nicht zu, so etwas zu sagen. Sagen darf ich vieles, Baby, nur eben nicht tun. Erst wenn du es mir erlaubst. Aber träumen darf man, Anastasia, also Mittwoch? Ich will sie, auch wenn ich nicht genau sagen kann, weshalb. Sie ist derart kompliziert. Ich gebe ihr einen flüchtigen Kuss. Mittwoch, bestätigt sie. Wieder verspüre ich Erleichterung. Ich bringe dich noch zur Tür, gib mir nur eine Minute, fügt sie etwas sanfter hinzu. Schiebt mich vom Bett und strafft ihr T-Shirt über. Reich mir meine Jogginghose, befiehlt sie. Bitte sehr, Ma'am, erwidere ich in der Hoffnung, dass ihr die Anspielung entgeht. Aber sie mustert mich mit zusammengekniffenen Augen. Sie weiß ganz genau, dass ich mich über sie lustig mache, sagt jedoch kein Wort. Die Vorstellung, kurzerhand vor die Tür gesetzt zu werden, amüsiert mich inzwischen. Ich folge ihr durchs Wohnzimmer zur Eingangstür. Wie lange ist es her, seit mir so etwas passiert ist? Noch gar nie ist mir sowas passiert, um genau zu sein. Sie öffnet die Tür, blickt auf ihre Hände. Was läuft hier? Alles in Ordnung? Frage ich leise.